redete Emily unaufhörlich auf die drei Fragezeichen ein. Sie erzählte ihnen von den wundersamsten Geschöpfen, denen sie hier im Wald bereits begegnet sein wollte. Elfen, Einhörnern und Gnomen. Dann kamen sie in einen Kreis aus bunt bemalten Findlingen. In der Nähe war ein Schild aufgestellt, das die Steine als Werk einer Künstlerin aus Rocky Beach auswies. Das ist mein Lieblings. Im nächsten Augenblick brach sich eine Welle und formte einen Tunnel. Eine perfekte Tür. Ich schaffe es! Ein paar davon leben auch hier im Wald. Aber ich habe noch keine gesehen. So ging es den ganzen Heimweg. Doch schließlich erreichten sie die ersten Häuser und Emily zeigte auf einen kleinen Bungalow. Eine junge Frau arbeitete im Garten. Sie sah auf. Ich weiß, aber ich wollte das nicht unerwähnt lassen. Überleg es dir in aller Ruhe. Peter wird mich morgen in der Praxis besuchen. Dann vereinbare ich mit ihr, dass ich mal zum Tee aufs Schloss komme. Bei dieser geht. Als Professor von Breitfeld nach Hause kam, überdachte er sein Vorhaben nochmal. Er war überzeugt davon, dass der Plan gut war und aufgehen würde. Sein Neffe Peter war ein gut aussehender Mann. Er würde Petra gefallen. Aber was bildete ich mir denn ein? Glaubte ich wirklich, Manuel mit einer neuen Frisur und einem neuen Kleid imponieren zu können? Meinte ich, er würde deshalb dieses Mädchen verlassen? Was waren das nur für Illusionen, die ich mir da machte? Dennoch, es war schön an diesem Abend.